Und es ist drittens eine Verhaltensänderung der VerbraucherInnen nötig, die weniger Lebensmittel verschwenden und sich hauptsächlich von Pflanzen ernähren sollten. Dazu ebenfalls Kapitel 5. Leider genügt es nicht, nur eines dieser Pakete auf den Weg zu bringen. Wir brauchen sie alle, einschließlich veränderter Lebensgewohnheiten. Damit das gelingt, hier liegt der unbequemere Teil, ist eine grundlegende sozial-ökologische Transformation nötig. Also ein fundamentaler Wandel unseres Denkens, unserer Politik, Wirtschaft, Rechtsprechung, Bildung etc. Und zwar weltweit. Hier sind alle gefragt und gefordert, wenn vielleicht auch in unterschiedlichem Maß. PolitikerInnen, aber auch Intellektuelle, UnternehmerInnen, LehrerInnen, WissenschaftlerInnen und jede und jeder Einzelne täglich bei der Arbeit, in der Freizeit, offiziell und privat. Sich bequem in den Sessel zurückzulehnen und auf die Untätigkeit der Politik zu schimpfen, ist nicht mehr angebracht. Wir müssen vom Wissen zum Handeln kommen, und zwar überall. Zweifellos hat die Politik eine zentrale Funktion, indem sie den Rahmen setzt, Ziele und Richtung vorgibt. Sie muss dafür sorgen, dass Einzelmaßnahmen aus den drei bereits genannten Rubriken sich ergänzen und nicht gegeneinander stehen. Sie muss Anreize schaffen, Wohlverhalten fördern und mit Vorbildern arbeiten. Aber sie muss auch Kosten für Naturverlust einpreisen und, wenn notwendig, klare und spürbare Verbote aussprechen. Doch unterhalb dieser Ebene sind wir alle gefordert, an allen Ecken und Enden. Niemand soll sagen, sie, er, habe es nicht gewusst. Besonders im Fokus stehen sollten dabei folgende Themen und Gebiete.